Dies sind unsere Schlagzeilen. Begegnungscafé mit Flüchtlingen, Diebe festgenommen und HSG siegt standesgemäß. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie am Mikrofon Philipp Moritz. Der Rat der Stadt Rehburg trifft sich morgen zu einer öffentlichen Sitzung. Diese beginnt um 19 Uhr im Hotel Rode. Auf der Tagesordnung steht unter anderem Änderungen und Ergänzungen der Miet- und Benutzerbedingungen des Dorfgemeinschaftshauses. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Vor kurzem fand in Erichshagen das erste Corvinus Begegnungscafé international statt. Das Organisationsteam freut sich über zahlreiche Besucher aller Altersklassen. Auch einige Flüchtlinge waren gekommen, so Gemeindepastor Andreas Iber. Also es waren ungefähr 10 Flüchtlinge dort, Erwachsene und Kinder, also Flüchtlinge, die jetzt gerade in diesem Jahr neu dazugekommen sind. Und das hat total problemlos geklappt mit den einfachen Spielen, die wir da aufgebaut hatten. Was auch toll war, es waren zum Beispiel auch kurdische Frauen da, die schon länger in Erichshagen-Wölpe wohnen, die davon gehört hatten und die auch dazugekommen sind. Und so war das eine große Überraschung, dass die uns auch beim Übersetzen helfen konnten. Am Sonntagabend konnten im Neubaugebiet Eichholzweg in Stolzenau 2 Diebe festgenommen werden. Sie öffneten unter anderem gewaltsam einen Baucontainer und erbeuteten Diebesgut wie Werkzeuge, eine Heizungsanlage und Fallrohre. Ein 57-jähriger Mann konnte von 3 aufmerksamen Anglern, sein 52-jähriger Komplize, im Anschluss von der Polizei gestellt werden. Beide standen unter Alkoholeinfluss, hatten keine Fahrerlaubnis und waren bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder entlassen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg haben am Wochenende einen standesgemäßen Heimsieg eingefahren. Gegen das Kellerkind Eintracht Hildesheim 2 stand am Ende ein 13-Punkte-Vorsprung auf der Anzeigentafel. Das Spiel endete 38:25. Trainer Dirk Pauling stimmte dies zufrieden. Wir haben gebraucht, unsere Qualität erstmal durchzusetzen. In der ersten Halbzeit haben wir uns da sehr schwer getan. Die Arbeit in der Abwehr war nicht da, so wie wir sie eigentlich brauchen. Vor einem Angriff 1-2 Abschlüsse zu früh und mit der guten Torhüterleistung gleich nach der Halbzeit, der uns auch geholfen hat, sicherlich in 1-2 Situationen, hat uns dann das Spiel in die Hand gebracht und, denke ich, wirklich eine gute zweite Halbzeit gespielt. In der Tabelle bleibt die HSG Nienburg weiterhin auf dem 4. Rang. Am kommenden Wochenende steht das letzte Saisonspiel vor der Winterpause an. Gegner ist dann die HSG Schaumburg. Danke Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.